Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Erinnern Sie sich noch an den 27. Dezember 2004? Der berühmte dritte Feiertag, einer dieser, ich sage mal, Verlierertage im Jahr. Und es gibt den ersten Weihnachtsfeiertag, den zweiten Weihnachtsfeiertag und dann gibt es diesen dritten Tag nach Weihnachten, wo man nicht so genau weiß, was es eigentlich für ein Tag ist. Oft wird er als dritter Feiertag bezeichnet. Und Sie wissen ja, Alpha Centauri ist eine Sendung mit reziproker Aktualität. Deswegen arbeiten wir jetzt über ein Thema, das sich im Jahre 2004 als ein echter Glücksfall für die Astronomie entwickelt hat. Ein Hammer. Am 27. Dezember 2004 um 22.30 Uhr und 26 Sekunden mitteleuropäischer Zeit geschah etwas. Ich meine, es geschieht immer was, ist ja klar. Aber da, in diesem Moment geschah etwas Dramatisches, etwas Ungeheuerliches. Ein Superflare traf die Detektoren auf der Erdumlaufbahn. Ein Hammer. Ungeheuerlich. Ich fange erst mal an mit dem Titel. Was ist der Superflare vom 27. Dezember 2004? Ein Wahnsinnsausbruch. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich rede von der Sonne. Nee. Sondern das ist was ganz anderes. Was völlig anderes. Es hat was mit dem Stern zu tun, aber mit einer Sternleiche. Es hat mit etwas zu tun, was weit weg von uns ist, 50.000 Lichtjahre von uns entfernt und trotzdem die stärkste Strahlungsquelle, die jemals von Menschen aufgenommen worden ist. Der stärkste Strahlungsstoß, der jemals von Detektoren der Menschheit aufgenommen wurde. Am 27.12.2004 um 22.30 Uhr und 26 Sekunden traf die Gamma-Detektoren verschiedener Satelliten, die um die Erde herumkreisen und gamma-astronomische Beobachtungen machen, einen Strahlungsstoß von einer solchen Intensität, wie die Gamma-Astronomen das noch nie erlebt haben. Der war ungeheuerlich intensiv. Der war so intensiv, dass auf der sonnenzugewandten Seite der Erde, wo die Sonnenstrahlung also ohnehin die obere Schicht der Erde stärker ionisiert, eine Zusatzionisation stattfand durch die Gammastrahlung, die da kam. Ein Gammastoß, der so intensiv war, dass man ihn auch auf der sonnenabgewandten Seite, also in Richtung Mond in diesem Fall, entdeckte, und zwar mit einer Zeitverzögerung von 1,1 Sekunden, denn die Gammastrahlung wurde von der Mondoberfläche reflektiert und traf dann die Satelliten auf der sonnenabgewandten Seite. Ungeheuerlich, ungeheuerlich, ich bin ganz atemlos, immer noch. Gammastrahlung von einem Objekt, wie sich dann rausstellte, das 50.000 Lichtjahre von uns entfernt ist, auf der anderen Seite der Milchstraße. Ein Objekt, das bekannt war als Gammaquelle und auch immer mal wieder den ein oder anderen Gamma-Ausbruch hatte. Aber wie das so ist, Gammastrahlung ist ja hochenergetische Strahlung. Und Gammastrahlung ist mehr so was, naja, also wo die Photonen schon seltener sind als zum Beispiel bei radioastronomischen Aufnahmen oder bei Aufnahmen im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Aber hier liefen die Detektoren über. So viele Gammaphotonen kamen da schlagartig an. Innerhalb von ganz kurzer Zeit, von 0,2 Sekunden, wurde eine Energiemenge freigesetzt von diesem Objekt, wie die Sonne das in 250.000 Jahren tut. Das ist ein Superflare, ein Gamma-Superflare. Ungeheuerlich, ungeheuerlich, also der Wahnsinn. Das ist ein Gamma-Ray-Burst gewesen, aber in unserer Milchstraße. Was war das? Mach ich erstmal die Erklärung. Was ist die Standarderklärung momentan für diese Art von Ausbruch? Und danach kommen wir mal dazu, was würde es bedeuten, wenn ein solcher Gamma-Ray-Burst, sagen wir mal, in der Nähe der Erde zum Beispiel stattfindet, also in der Nähe des Sonnensystems. So. Nicht 50.000 Lichtjahre entfernt, sondern vielleicht nur 30 oder 40. Zunächst mal die Erklärung. Es handelt sich hier, meine Damen und Herren, um ein Magnetar. Ja. Ja, doch. Also ein Magnetar ist eine Sternleiche. Eine Sternleiche, wo sich ein Stern von ehemals Millionen Kilometer Durchmesser auf eine Kugel zusammengeschrumpft hat von nur wenigen 10 Kilometern Durchmesser, wo aber in dieser Kugel von dem ursprünglichen, naja, 10, vielleicht 15 Sonnenmassensternen möglicherweise, nur 1,4 Sonnenmassen übrig geblieben sind. Und dieser geschrumpfte, Diese geschrumpfte Sternleiche, denn da tut sich nichts mehr, gibt es keine Fusionsprozesse mehr drin, das ist ein Neutronenstern. Und der Stern vor seinem Tod hatte vielleicht ein Magnetfeld von, naja, 100 Gauss, um mal eine illegale Einheit zu benutzen. Die Erde hat so einen Gauss. Und dadurch, dass er geschrumpft ist und das Magnetfeld aber eine konserviert worden, ja, die Fläche wurde immer kleiner, das Volumen wurde immer kleiner, wuchs die Magnetfeldstärke immer weiter und weiter an, bis der Stern bei 10 hoch 15 Gauss angekommen war. Unglaublich. Eine Wahnsinnsfeldstärke kann man sich gar nicht vorstellen. Nur mal so, um sich dann doch was vorzustellen. Nehmen wir mal an, wir könnten auf diesem Neutronenstern laufen. Ja, also wir würden einen Schritt machen, relativ zu dem Magnetfeld. Dann würden wir praktisch uns in 0, nix auflösen, weil die elektrischen Ströme, die dadurch entstünden, dass wir uns relativ zu dem Magnetfeld bewegen, weil ja doch ein paar ionisierte Teilchen in uns drin sind, die wären so stark, dass wir praktisch automatisch und ganz schnell verdampfen würden. Unwahrscheinlich. Na, das ist ja nun auch keine Lebensumgebung, ja? So ein Stern, so eine Sternleiche. Also wenn der noch ein bisschen kompakter wäre, dann wäre der ja zum schwarzen Loch geworden, ja? Also wenn er statt 10 Kilometer Größe, hätte er 4,2 Kilometer Größe, wäre er zum schwarzen Loch geworden. Also die Kräfte bei so einem Stern, haben wir ja alte Alpha Centauri-Seher, werden das natürlich sich erinnern, bei solchen kompakten Sternen sind ist die Gravitationskraft außerordentlich stark. Aber man hat es mit einem rotierenden Magnetfeld zu tun. Und bei diesem Magnetar ist es noch was Besonderes. Der scheint ein ganz besonders starkes Magnetfeld zu haben, während normale sogenannte Neutronensterne Magnetfelder haben, die tausendmal kleiner sind. Haben wir es hier also hier mit einer Maschine zu tun, die offenbar in ihrem Innern durch die Bewegung geladener Teilchen noch zusätzlich magnetischen Fluss, also Magnetfeldstärke, erzeugt hat. Und was passiert nun, wenn also im Innern eines solchen Neutronensterns Magnetfeld immer stärker und stärker und stärker wird? Jetzt müssen Sie sich überlegen, wir hätten es mit einer Feder zu tun, die wir immer mehr und mehr und mehr spannen. Irgendwann ist die Feder so stark gespannt, dass zusätzliche Spannung dazu führt, dass die Feder zerreißt. Aber was macht denn das beim Magnetfeld? Wenn also im Innern eines Sterns, eines solchen Neutronensterns, Magnetfeldlinien immer mehr und mehr aufgespannt werden, dann wird der Strom, der dazugehört, immer stärker und stärker und stärker. Und irgendwann zerreißt das Magnetfeld, das heißt, es kommt zu einer gewaltigen Entladung. Und genau sowas ist der physikalische Hintergrund hinter dem Superflare vom 27. Dezember 2004 um 22.30 Uhr und 26 Sekunden. Wobei, bevor ich mich jetzt weiter aufrege, zunächst nochmal ganz klar. Das Objekt, das da ausgebrochen ist, hat diesen Ausbruch, ich sage das nur für diejenigen, die also das nicht so genau wissen, hat diesen Ausbruch ja schon vor 50.000 Jahren gehabt. Ja? Denn die Front, die da auf uns zugekommen ist, die läuft ja nur mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, uns hat am 27. Dezember 2004 um 22.30 Uhr und 26 Sekunden die Informationsfront getroffen von diesem Ausbruch. Ja? Nur, dass es klar ist. Okay. So, was passiert denn jetzt? Wie entsteht so eine Menge an Gammastrahlung? Ich meine, ein Magnetfeld macht ja noch keine Gammastrahlung. Nee. Man hatte vorher schon, also vor dem Superflare schon gemerkt, dass dieser Stern durchaus immer mal wieder Ausbrüche hat. Das ist ein sogenannter Soft Gamma Ray Repeater, der also immer mal wieder so weiche Gammastrahlungsausbrüche hatte, aber nicht so einen Ausbruch. Bei diesem Superflare muss es also dazu gekommen sein, dass große Mengen an magnetischer Energie freigesetzt worden sind. Jetzt müssen Sie genau zuhören, jetzt wird es nämlich ein bisschen speziell. Wenn Magnetfelder sich räumlich und zeitlich verändern, dann tauchen elektrische Felder auf. Elektrische Felder führen nun dazu, dass Teilchen beschleunigt werden, die ihrerseits wieder anfangen zu strahlen. Na? Bei dieser Teilchenbeschleunigung und bei der Strahlung entstehen, weil die Strahlung so unglaublich hochenergetisch ist, entsteht Materie und Antimaterie, also Elektron-Positron-Paare. Ne? Elektron ist negativ geladen, Positron ist ein Antiteilchen, ist positiv geladen. Diese Teilchen, die könnten sich im Prinzip von der Quelle wegbewegen, aber erinnern Sie sich noch an das Erdmagnetfeld, das ist ja auch wie so ein von einem Stabmagneten. Gibt es geschlossene Feldlinien. Die Teilchen sind gewissermaßen in den starken Feldlinien eingefangen. Die kommen da nicht raus. Die sind also wie in so einem Reaktor praktisch festgehalten. Und wenn nun ein Elektron-Positron-Plasma in so einem magnetischen Käfig eingeschlossen ist, dann vernichten sich die Elektronen und Positronen wieder. Es gibt Gammastrahlung. Und diese Gammastrahlung kann natürlich entweichen. Die kommt aus dem Feld einfach raus. Und genau sowas muss passiert sein. Also zunächst die Entstehung von einem superheißen, ultrarelativistischen Plasma. Also Teilchen mit sehr hoher Energie, aber bestehend aus Teilchen und Antiteilchen, also Elektronen und Positronen in dem Fall. und die erzeugen dann den Gammablitz. So muss das gewesen sein. Und das hat also unsere Vorstellung davon, wie Gamma-Ray-Bursts entstehen, doch ganz gewaltig revolutioniert. Man dachte ja bis jetzt, diese Gamma-Ray-Bursts, weil sie überall gleichmäßig am Himmel verteilt sind und viele von denen auch eine kosmologische Rotverschiebung zeigen. Das heißt, man kann sehen, dass die sehr weit von uns entfernt sind, dass das sozusagen die einzigen Quellen für intensive Gamma-Ray-Bursts sind. Jetzt haben wir eine Klasse von Gamma-Ray-Bursts, die sogar in unserer Milchstraße sitzen. Und dann erhebt sich natürlich die Frage, wie oft passiert sowas? Passiert das oft genug? Also ich meine, die Erde hat 4,5 Milliarden Jahre auf dem Buckel. Das heißt, die Sonne ist schon einige Male so durch die Milchstraße gerollt, um das Zentrum der Milchstraße gerollt. Könnte es denn sein, dass auch die Erde mal von so einem Gamma-Ray-Burst getroffen wird und nicht nur in dem Maße, wie das am 27. Dezember 2004 um 22.30 und 26 Sekunden passiert ist, nämlich als astronomischer Akt, sondern wo die Strahlungsintensität noch höher war, und zwar deswegen, weil die Quelle näher an der Erde ist und damit vielleicht sogar Schäden für komplexes Leben auf dem Planeten Erde passieren kann. Ja, das kann man natürlich nicht ausschließen. Aber was passiert denn, wenn so ein intensiver Gamma-Burst auf die Atmosphäre der Erde trifft? Nun, zunächst mal kann man sagen, wir wissen ja schon, was uns alles nicht trifft. Es gibt ja durchaus Gammastrahlung. Sie erinnern sich, am Anfang der Sendung habe ich ja gesagt, die Satelliten, die um die Erde herumkreisen, betreiben Gamma-Astronomie. Ja, wieso können wir denn das nicht von der Erde aus machen? Ganz einfach, die Gammastrahlung kommt dankenswerterweise durch die Atmosphäre nicht durch. Die wird von der Atmosphäre absorbiert. Und so wäre das natürlich auch, wenn ein Gamma-Ray-Burst käme, die Photonen, die Gamma-Photonen würden von der Atmosphäre absorbiert. Aber was machen denn die Moleküle, wenn die von Gamma-Photonen getroffen werden? Die werden natürlich zerschlagen. Die Rechnungen zeigen, dass in der oberen Atmosphäre, also namentlich da, wo das besonders wichtige Molekül Ozon entsteht, also in einer Höhe ab 15 Kilometer aufwärts, ne, da oben, wo die Ozonschicht ist, sagen wir mal so in grob 30 bis 50 Kilometer, würden Stickoxide entstehen, Lachgas. Und das Lachgas futtert das Ozon auf. Das Ozon ist also weg. Ein intensiver Gamma-Burst würde zu einer massiven Schädigung der Ozonschicht führen. Ganz massiv. Nun, wenn die Ozonschicht weg ist, wissen wir, was passiert? Das bedeutet, dass die Ultraviolettstrahlung der Sonne die Erdoberfläche erreichen kann und massive Schäden an jeder Art von kosmischem Gewebe, organischem Gewebe durchführt. Ich meine, wir erleben das heute im Wesentlichen, wenn man im Ozonloch zum Beispiel in Australien ist, dann sollte man also nur wenige Minuten in der direkten Sonnenbescheinung sein, weil dann entsteht eben neben dem Sonnenbrand auch noch Hautkrebs in unserer direkten Oberfläche. Eine vollständige Zerstörung der Ozonschicht auf der Erde würde natürlich eine enorme Gefährdung von komplexen Lebewesen bedeuten. Ja? Ein solcher Eintrag an Gammastrahlung wäre allerdings auf der anderen Seite auch in den Sedimenten ablesbar. Ja, da kommen nämlich nicht nur Gammastrahlung an, sondern es würden auch radioaktive bzw. hochenergetische Teilchen in der Atmosphäre erzeugt. Das würde man tatsächlich auch messen können. Wir leben in der Milchstraße in einem kosmischen Hinterhof. Wir leben in einer Umgebung, in der keine Quelle da ist, die irgendwann mal als Gamma-Ray-Burster explodieren könnte oder die vor Ewigkeiten mal offenbar als intensiver Gammastrahler die Erde gefährdet hat. In diesem Sinne kann man sagen, wir leben an einem ganz besonderen Plätzchen, von dem aus immerhin, für die Astronomen ganz wichtig, solche Informationen erreicht werden können, aber wir werden davon nicht gefährdet. In diesem Sinne kann ich nur rheinisch diese Sendung beenden mit dem Satz, es hätte noch immer Jodi jangen.